Dasselbe ist zu sagen von allen Wissenschaften, die, sei es tatsächlich, sei es durch Machtgebote Roms, mit Philosophie und Theologie zusammenhängen. Moralphilosophie, also Ethik, Moraltheologie, Sozialpolitik, Nationalökonomie, da sehen wir gleichfalls quantitativ dicke Bücher, qualitativ minimale Leistungen. Auch hier dreht sich der Jesuit im Kreise, dessen Mittelpunkt die Autorität, dessen Peripherie das Denken der Vorzeit ist. Zwar versteht er es, auch neuzeitliche Verhältnisse und Dinge in diesen Kreis hineinzuziehen, er versteht es vor allem durch Belesenheit und Zitierkunst seinen Werken den Schein von wissenschaftlichem Forschen und echter gelehrter Arbeit zu geben, zu großer Fertigkeit haben es darin die deutschen Jesuiten Katrein und die Gebrüder Tillmann und Heinrich Pesch gebracht. Bei näherem Zusehen findet man aber, dass die modernen Ethiker, Nationalökonomen und Sozialpolitiker in uralten Gleisen einherfahren und ihr wissenschaftliches Gefährt nur modern ausstaffieren. Nun zu den anderen Wissenschaften und freien Künsten. Es gibt keine, an die der Jesuitenorden sich nicht herangemacht hat, und es gibt manche, die von Jesuiten gefördert worden sind. Sie sind am Werke in der Astronomie, Mathematik, Geologie, Paläontologie, Assyriologie, Zoologie, Botanik, Biologie, Physik, Optik, Akustik, Chemie, Philologie, Literatur, Geschichte, Sprachwissenschaft, Kunst in allen ihren Formen, Archäologie. Selbst über Luftschifffahrt schreibt ein Jesuit des 20. Jahrhunderts, Balthasar Wilhelm, Gesellschaft Jesu, die Anfänge der Luftschifffahrt. Und auf vielen dieser Gebiete bewegen sie sich mit scheinbarer Freiheit, forschen, bringen Neues zutage, arbeiten also, so will es scheinen, wissenschaftlich. Diese scheinbare geistige Freiheit hat zunächst ihren Grund in den Wissenschaften selbst. Sie sind zum großen Teil, zum Beispiel Astronomie, Mathematik, Botanik, Kunst, Archäologie, Optik, Akustik, Physik, Chemie, nicht oder nicht so sehr im Banne der Philosophie und Theologie. Alte Weisheit, auf die alles zurückgeführt werden muss, gibt es da kaum. Der forschende Jesuit ist also verhältnismäßig frei und so kann er Neues und Gutes zutage fördern. Selbst auf dem Gebiet der Profan- und Kirchengeschichte lassen die kirchlichen und jesuitischen Grundsätze der Detailforschung noch manchen Spielraum. Und so sehen wir auch hier hervorragende jesuitische Leistungen. Ich erinnere an eine Unzahl kleinerer Monographien, Artikel in gelehrten Zeitschriften und vor allem an große Sammelwerke wie zum Beispiel an die Acta Sanctorum, die Konziliensammlung des Jesuiten Labbe, die Collectio Lancensis und so weiter. Dierung solcher Leistungen auf ihre Wissenschaftlichkeit darf man aber niemals aus dem Auge lassen. Erstens, dass sie alle Tendenzschriften sind. Das heißt, dass sie nicht aus unabhängigem, voraussetzungslosen Forscherdrange heraus entstanden sind, sondern aus der Tendenz, dem Orden und der Kirche nützlich sein, die katholische Wahrheit verteidigen zu wollen. Und zweitens, dass jede von ihnen, der Artikel so gut wie der Folioband, die Ordenszensur passieren muss, ehe sie veröffentlicht werden darf. Es ist eine durch jesuitische Ruhmredigkeit weit verbreitete, aber durchaus falsche Meinung, dass der Jesuitenorden vieles und Großes für die Wissenschaft geleistet habe. Vergegenwärtigt man sich den langen Bestand des Ordens, seine im Laufe der Jahrhunderte nach vielen Tausenden zählenden Mitgliedern aus den besten Bevölkerungsklassen, also mit talentvoller Anlage, die Geschlossenheit, mit welcher der Orden arbeitet, und vergleicht man mit solchen in sich wissenschaftlichen Streben überaus günstigen Vorbedingungen die Ergebnisse, so erscheinen sie überaus dürftig, trotz mancher guter Einzelleistung. Nie und nirgends ist der Orden ein wirklicher Förderer der Wissenschaft gewesen, geschweige, dass er ihr neue Wege erschlossen hätte. Das Gegenteil ist der Fall. Stets war er, als Ganzes aufgefasst, ein Hemmschuh für wissenschaftlichen Fortschritt. Darüber legen Geschichte und sachkundige Männer nur ein Zeugnis ab. Der gewiss nicht jesuitenfeindliche Geschichtsschreiber der Wiener Universität King gesteht doch: Ein weiterer Missgriff, den Sie, die Jesuiten, bei der Methode Ihres Unterrichtes begingen, war die Nachgiebigkeit gegen die Scholastik, der Sie je länger, je mehr die Zügel schleifen ließen. Auf den Lehrstühlen nahm diese Erscheinung sichtlich Überhand, insbesondere nachdem die Sozietät Jesu die unbestrittene Hegemonie über die übrigen Orden und über die Weltgeistlichkeit erlangt hatte, war die gewiegte Ruhe des ausschließlichen Besitzes und die Fernhaltung aller Kontrolle schon aus psychologischen Gründen Anlass zur Verweichlichung und ein Hindernis ferneren Fortschreitens, für welches ein äußerer Antrieb nicht mehr da war. Da sie nun der Scholastik Aufnahme bei sich gegönnt hatten, so drängten sich die Missbräuche, welcher dieser Methode gleichsam eingeboren waren, erst unmerklich, dann aber immer deutlicher und ungeschminkter hervor. Dahin gehörte eine unfruchtbare Dialektik, die sich in Aufstellung und Verfechtung obstruser Sätze gefiel, mit rechthaberischer Zähigkeit eine billige Verständigung zurückwies, manchmal auch unter Anrufung des Parteigeistes der ganzen Körperschaft an dem einmal ausgesprochenen festhielt, ja in einzelnen Fällen durch künstliche Wendungen der Unterordnung unter höhere Autorität zu entschlüpfen suchte. Man warf ihnen endlich sogar eine Relaxation in ihren Systeme der Ethik und in der Handhabung der Disziplin vor, so wie denn schließlich gewichtige Stimmen sich erhoben, welche ohne alle Feindseligkeit im Prinzip den Ausspruch taten, dass sie, was ihre Schuleinrichtungen betreffe, dem Verfalle sich nicht zu entziehen vermocht hätten. Geschichte der Kaiserlichen Universität Wien, Wien 1854, Band 1, Seite 414 bis 420. In einer Eingabe vom 5. November 1757 an die Kaiserin Maria Theresia sagt van Swieten: Die Tatsachen haben bewiesen, dass die Studien an der Universität Wien dahinsiechten, seit die Gesellschaft Jesu dort inkorporiert wurde. Folglich ist klar, dass die Gesellschaft Jesu das Ziel nicht erreicht hat, welches die beiden Kaiser, Ferdinand I. und der II., im Auge hatten. Im Gegenteil, alle Universitäten, auf denen sie, die Jesuiten, ihre Herrschaft ausgeübt haben, sind gänzlich verfallen. Graz, Olmütz, Thürnau sind dafür schlagende Beweise. Gewiss wäre es unendlich viel besser gewesen, wenn die Gesellschaft Jesu niemals mit der Universität vereinigt worden wäre. Bei King am angegebenen Ort, Band 1, Seite 490.